Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir werden heute ein Thema aus der historischen Geologie behandeln, also aus der Erdgeschichte. Und wie ich das vorhin so, wir besprechen ja diese Sendung im Allgemeinen schon durchaus vorher, so angesprochen habe, worum es heute gehen soll, da hieß es dann auf einmal, ja, da gab es aber noch keine Erdbeeren damals. Ne? Stimmt, damals gab es auch keine Erdbeeren. Wir werden uns mit einer Zeit beschäftigen, in der es überhaupt noch keine Pflanzen gab, keine Kartoffeln, keine Radieschen, niemand konnte sich die Radieschen von unten angucken, um sich diesen Karlauer auch noch zu erlauben. Also wovon werde ich reden heute? Bevor ich anfange, Ihnen das zu erklären, will ich Ihnen nur kurz das Ganze meinen Maßstab setzen. Also wenn man die ganze Erdgeschichte, 4,5 Milliarden Jahre, in ein Jahr zusammenpacken würde, dann ist der Bereich, um den es jetzt geht, das ist der Bereich vom 15. bis zum 21. November. Und alles, was davor war, das lassen wir raus. Aber in diesem Bereich, vom 15. bis zum 21. November, hat sich auf der Erde was getan. Nämlich was Ungeheuerliches. Man spricht von einer Lebensexplosion. Von der kambrischen Lebensexplosion. Bevor ich jetzt da hinschreibe, was geschah im Kambrium, werden Sie sich vielleicht fragen, wieso beschäftigt sich ein Astrophysiker mit so einem Thema? Erdgeschichte. Das geht ihm doch gar nichts an. Wir haben den Mann doch auf die Universität geschickt, damit er sich mit dem Himmel beschäftigt. Nun, heutzutage ist ein wichtiges Arbeitsgebiet in der Astrophysik die sogenannte Astrobiologie, nämlich herauszufinden, unter welchen Bedingungen kann überhaupt auf einem Planeten Leben entstehen. Und da wir ja nur einen einzigen Planeten kennen, auf dem es wirklich passiert ist, ist das sozusagen das Paradebeispiel dafür, vielleicht auch nur ein Durchschnittsexemplar dafür, was auf einem Planeten passieren kann. Und deswegen ist es so wichtig zu erfahren, was war denn da früher, wie ist denn das auf der Erde abgelaufen? Also das Thema heute heißt, was geschah im Kambrium? Kambrium ist eine erdgeschichtliche Phase, die ist benannt worden nach einer Gesteinsschicht in Wales. Und das ist die Phase so von, naja, fast hätte ich gesagt, lassen Sie mich nicht lügen. Das ist die Phase so von 600 Millionen, sind wir mal großzügig, 600 Millionen bis ungefähr 500 Millionen Jahre. Vor heute, also das ist vor heute. Und das Kambrium zeichnet sich durch etwas Ungeheuerliches aus, nämlich scheinbar schlagartig, sind alle möglichen neuen Gruppierungen da, die ganzen Vorarbeiten für alle Tierarten, die wir heute kennen, für alle Pflanzenarten, die wir heute kennen, das scheint sich innerhalb von wenigen Millionen Jahren abgespielt zu haben, wenn man der Fossilienlage glaubt. Denn die ersten richtigen skelettartigen Fossilien, die kennt man erst seit dem Kambrium. Was denn da passiert? Na, da muss man erstmal vorsichtig sein. Es herrscht eine merkwürdige, ja, Datierungslücke. Und zwar zwischen der Zeit vor dem Kambrium und dem Kambrium selbst. Da gibt es also Phasen, da kennen wir also, da fehlen uns 200, 300 Millionen Jahre an Schichten. Die sind einfach nicht da. Was ist da passiert? Wissen wir nicht so genau. Und es scheint damit zu tun zu haben, dass offenbar große Erosionsvorgänge tatsächlich große Teile der Erdgeschichte schlicht und ergreifend weggebügelt haben. Aber genau die, die uns fehlen, da müssen die Vorstufen für die Lebensexplosion, die man da im Kambrium beobachtet, also in den Fossilienlagen beobachtet, in den Sedimenten beobachtet, das muss sich in diesen früheren Phasen abgespielt haben, aber die haben wir nicht. Genau das fehlt uns. Sozusagen die Schritte von den Einzellern, also den einzelnen Zellen, zu den Mehrzellern, zu den komplexeren Lebewesen. Genau dieser Übergang, der fehlt uns. Also es ist ja so gewesen. Am Anfang hatten wir zunächst einmal nur, sagen wir mal, komplizierte Moleküle. Es entstanden die ersten Zellen, die Zellen ohne Kern, sogenannte Prokaryoten. Ja, das dauerte dann 2 Milliarden Jahre und dann kamen die ersten Zellen mit Kern, Eukaryonten oder Eukaryoten. Und dann hat es wieder eine Weile gedauert und gewissermaßen 90% der Erdgeschichte sind abgelaufen, ohne dass sich nennenswert mehr entwickelt hätte als Einzeller. Aber seit dem Kambrium, da geht's richtig zur Sache. Ja, seitdem scheint etwas sein, gewisse Voraussetzungen auf der Erde gewesen sein, die das Leben richtig, ja, beflügelt haben, richtig angemacht haben. Was kann das alles gewesen sein? Also bevor ich darauf komme, muss man sich wirklich mal klar machen, im Kambrium ist alles das aufgetaucht, was heutzutage um uns herum so ist. Natürlich nicht gleich in dieser voll entwickelten Stufe, ja, sondern in den Vorstufen. Die ersten Tiere mit einer Knorpelsäule, die zur Wirbelsäule wird. Das erste Mal, dass Nervenzellen in den sogenannten Chordatierchen sind Nervenzellen, die mit den Sinnen verbunden waren. Da waren also Augen da. Es gab also Nervenzellen, die sich zum Gehirn entwickeln werden. Es gab die ersten, ja, Vorläufer von Amphibien, von Reptilien, von Fischen, von Säugetieren, alles diese Vorstufen waren alle da. Es kam sogar übersät von etwas, was mit den heutigen Krebsen zu tun hat, den sogenannten Trilobiten. Es gab allerdings auch Jäger und Gejagt, alles das gab es vorher nicht. Es gab eine völlige Veränderung des Stoffwechsels. Kreislauf ist auf einmal möglich geworden. Die Tierchen und die Pflanzen haben sich mehr und mehr unabhängig gemacht von der Umgebung. Ja, aber jetzt nicht so, dass sie sozusagen, alte Baupläne so ein bisschen verbessert hätten. Sondern es fanden so fundamentale Veränderungen statt, dass man davon sprechen kann, dass die Architektur des Lebens sich völlig neu eingestellt hat. Völlig neu. Völlig neu. Jetzt betrachten wir mal, also vom geistigen Auge, die Landkarte von damals. Ja? Also wir sind noch in der Zeit vor dem Kambrium, Präkambrium. Da gab es einen Superkontinent namens Megagea. Und der zerbrach. Das war eine Zeit, in der unglaubliche Gebirgsbildungen stattgefunden haben. Also Faltungen fanden statt, Subduktionszonen, also wo diese tektonischen... Na, das wissen Sie doch. Na doch. Plattentektonik, da muss ich nicht mehr noch. Doch. Also die Plattentektonik ist sozusagen das Standardmodell der historischen Geologie. Ja? Nicht nur der historischen, sondern auch heute der Erdbebenforschung. Das nämlich im Erdinnern ist eine Wärmequelle vorhanden. Das ist einmal der radioaktive Zerfall von Elementen und zweitens das Kondensieren von Material auf dem festen Erdkern. Da wird nämlich Wärme frei. Und diese Wärme führt nun dazu, dass die Gesteinsmengen im Erdinnern sich bewegen. Und die Platten oben auf der Erdkruste obendrauf, die bewegen sich. Das ist der Grund, weshalb es Erdbeben gibt, dass Vulkanismus auftaucht, weil immer wieder sozusagen die Verbindungsleitungen nach innen aufgebrochen werden, das Material rauskommt. Das ist uns ja allen bekannt. Wann immer irgendwo ein Erdbeben ist, steht sicherlich irgendjemand irgendwann mal vor der Kamera und erklärt, warum das Erdbeben so gelaufen ist, weil zum Beispiel die afrikanische Platte mit 4 Zentimeter pro Jahr sich in Richtung Europa bewegt, weil Indien sich in Richtung des eurasischen Kontinents hinein bewegt, das ist Himalaya hochgehoben worden. All diese Prozesse, die kann man ja heutzutage sehr gut ausmessen. Mit was? Mit Satelliten. Satelliten, die Radioempfänger sozusagen an Bord haben und Radiosender. Und darauf, mit Hilfe dieser besonders präzisen Messtechnologie kann man genau sehen, im Anführungsstrichen, also genau messen, wie die Platten sich bewegen. Und diese Plattentektonik, eine deutsche Theorie von Alfred Wegener, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in die Welt gebracht, das ist das Standardmodell der historischen Geologie der Erdgeschichte. Und im Kambrium, beziehungsweise im Präkambrium, gab es also einen großen Superkontinent, Megagea genannt, und der zerbrach. Und bei diesem Zerbrechen in einen Kontinent, einen großen Kontinent namens Gondwana und einen namens Laurentia, die lagen also alle so um den Äquator herum gelagert, kam es immer und immer wieder zu Überflutungen, großräumigen Überflutungen, also Flachmeere, in denen es ganz angenehm war. Die Geologie wurde ruhiger im Kambrium. Also während vorher diese starken, massiven Veränderungen stattfanden, war das Kambrium sozusagen, ein Bereich, in dem ein langer, ruhiger Fluss der Sedimentation stattfand. Das Material lagerte sich übereinander und dem Leben waren offenbar Bedingungen gegeben, die es sehr, sehr befördert haben. Was war wahrscheinlich die wichtigste Veränderung, die stattgefunden hat? Nun, die Photosynthese war ja schon, sagen wir mal, so ungefähr 2 Milliarden Jahre nach der Entstehung der Erde erfunden worden. Also die Verwandlung von Sonnenlicht in Energie, also in chemische Energie und dem gleichzeitigen Freisetzen von Sauerstoff. Jetzt haben wir es raus, Sauerstoff. Der Sauerstoff wurde zunächst einmal, das habe ich vergessen, von wegen keine Erdbeeren. Es gab keine Erdbeeren an Land, es gab keine Kartoffeln und keine Radieschen, es gab überhaupt nichts an Land. Und wissen Sie auch warum? Weil in der Luft kein Sauerstoff war. Kein freier Sauerstoff. Es war Kohlendioxid, ein bisschen Methan, ein bisschen Ammoniak und Wasser. Aber es gab keinen freien Sauerstoff. Denn die kleinen Einzeller, die für die Photosynthese vor allen Dingen verantwortlich waren, die haben den Sauerstoff im Wasser freigesetzt und der ist sofort verwendet worden zur Oxidation. Auf diese Art und Weise sind große Eisenbänder entstanden aus Eisenoxid. Der Sauerstoff, der kam gar nicht in die Atmosphäre. Das Ganze spielte sich im Wasser ab. Das ganze Leben im Kambrium spielte sich im Wasser ab. Die Pflanzen, die kamen erst 200 Millionen Jahre später. Also alles im Wasser. Was ist da passiert? Die Entdeckung der Photosynthese als den Energiegewinnproduzenten sozusagen, schlechthin, das war der Durchbruch fürs Leben. Aber es kam eben eine ganze Weile erstmal der Sauerstoff nicht an die Oberfläche und damit auch nicht in die Atmosphäre. Dadurch, dass er nicht in die Atmosphäre kam, gab es auch nicht, was gab es nicht? Ozonschicht. Die UV-Strahlung der Sonne knallte nach wie vor gnadenlos auf die Oberfläche drauf. Deswegen hätte das Leben gar keine Chance gehabt am Festland. Alles blieb im Wasser. Aber in der Zeit war sozusagen alles oxidiert, was oxidiert werden konnte. Und das Wasser war sauerstoffreich. Und Sauerstoff in der Umgebung hat natürlich die biochemischen Prozesse unglaublich beflügelt. Unglaublich beflügelt. Und langsam, ganz langsam, stieg gewissermaßen der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre ebenfalls an. 2%. Das war so der Sauerstoffgehalt im Kambrium. Zu dieser Zeit übrigens hatte das Jahr 420 Tage. Da hat die Erde sich nur mit 18, 19 Stunden um die eigene Achse gedreht. Ja, da war der Tag kürzer damals. Ja, das sicher doch. Ja. Durch die Wechselwirkung des Mondes mit der Erde, ja, hat sich die Erde im Laufe der Zeit ja abgebremst. Aber damals war der Tag 5 Stunden kürzer als heute, vielleicht sogar 6 Stunden. Ne? Also das Kambrium war der Bereich, in dem sich so ganz langsam gewissermaßen das Schwungrad in der Erdgeschichte verändert hat. Das Leben fing tatsächlich an, den Planeten ganz gewaltig zu bearbeiten und endlich die Bedingungen zu schaffen, die es dann im späteren Verlauf dann möglich gemacht haben, dass sich um die Erde herum in der Atmosphäre eine Schicht bildete, nämlich die Ozonschicht, die dann als UV-Absorbierer, also als UV-Schlucker, dem Leben genau die Bedingungen geboten hat, die es brauchte, um sich weiterzuentwickeln. Also nochmal, das Kambrium ist offenbar nicht unbedingt eine Phase der Erdgeschichte gewesen, wo jetzt also explosionsartig was gekommen ist, aber nach den, wenn man das mal so vergleicht, in der Länge, die die Erde bis dahin durchlaufen hat, in der zeitlichen Länge, ist es praktisch ein ganz winziger Abschnitt gewesen. Ja? Also innerhalb von wenigen Millionen Jahren. Und da ist es halt so, dass für Geologen diese wenigen Millionen Jahren sowas sind wie eine Explosion. Aber wir wissen das nicht, weil, ob das wirklich eine Explosion war oder nicht, eine langsame Entwicklung, weil uns vorher die Sedimente fehlen. Und danach, nun, diese Prozesse gingen los. Die ganzen Baupläne veränderten sich, die Architektur des Lebens veränderte sich und das Leben ging richtig los. Aber es war nicht alles. Wir wissen ebenfalls, dass im Kambrium etwas passiert sein muss, was eigentlich merkwürdig ist. Denn die allgemeine Wetterlage, wenn man das so sagen darf, im Kambrium war eine warme. Ja, man lag ja am Äquator und am Äquator ist es ja warm. Flachmeergebiete, können Sie sich richtig vorstellen, Strand, nun ist gar, was heißt Strand? War ja alles im Wasser, nicht? Also wenn was am Land war, dann war das irgendwelcher kleiner grüner Schleim. Wenn wir damals dahin gefahren wären, hätten uns das angeguckt, wir hätten gar nicht gedacht, dass auf der Erde was lebt. Ja. Aber wir wissen, aus den Sedimenten, die danach kamen, also das Kambrium ist ja im Bereich von, ja, circa, sagen wir mal, 100 Millionen Jahren, dass es Aussterbewellen gegeben hat. Und zwar Massenaussterbewellen. Die Trilobiden sind teilweise, also das sind diese kleinen krebsartigen Tiere, sind teilweise in wenigen tausend Jahren komplett ausgestorben. Also manche Arten. Und andere wiederum haben dann übernommen. Ja. Was nun tatsächlich dieses Massenaussterben verursacht hat, weiß man nicht. Aber es muss Kälteperioden gegeben haben, die dramatisch waren. Und dann sind eben diejenigen, die sich für das warme Wetter angepasst hatten, die mussten sterben. Aber auf jeden Fall, das Kambrium ist die Phase, in der das Leben auf der Erde einen ganz gewaltigen Fortschritt unternommen hat und wo die richtigen allerersten Stämme von Pflanzen und von Tieren aufgebaut worden sind. Das ist sozusagen der Urquell der Lebensentwicklung auf unserem Planeten, lässt sich am Kambrium festmachen. Ein wirklicher Schritt hin zu immer komplexeren und komplexeren Lebewesen und die Evolution war voll im Gange. Aber wie hat schon Jean-Paul Sartre gesagt, Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenen.